Vieles davon geschieht unter dem Deckmantel dessen, was wir Wirtschaft nennen. Die Geschichten, die wir uns über sie erzählen, haben wir in Kapitel 6 beschrieben. Sie kann man als die wahren Schuldigen an der Klimakrise ausmachen. Denn die wenigsten davon preisen die Schäden an Umwelt, Tieren und Menschen ein. Diese hegemoniale Form des Wirtschaftens ist inhärent ungerecht, weil fast immer jemand oder etwas leidet, um den Wohlstand anderer zu vermehren. Fußnote. Darauf hat beispielsweise die Ökonomin Maya Göbel in ihrem Buch »Unsere Welt neu denken« eine Einladung von 2020 hingewiesen. Eine grundlegende Transformation unserer Wirtschaftsweise beginnt intellektuell damit, sich kritisch mit den Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen, die unsere selektive Wahrnehmung oft semantisch zementieren. Ende der Fußnote. Schon der beliebte Begriff Wohlstand suggeriert als Ein-Wort-Narrativ, dass das Wohl eines Menschen oder einer Gesellschaft direkt und primär von seinem finanziellen Fortkommen abhängig sei. Andere Faktoren, Gesundheit, Gerechtigkeit, Teilhabe, intakte Umwelt, spielen eine untergeordnete Rolle. Und der Stand suggeriert eine Stabilität, die eine Wirtschaftsweise, die die Ressourcen der Erde ausbeutet und unwiederbringlich vernichtet, niemals erreichen kann. Auch Wachstum für Jahrzehnte, die wichtigste Kennzahl volkswirtschaftlicher Erzählungen, erzählt eine Geschichte von unendlicher Steigerung, während tatsächlich bei den ihr zugrunde liegenden Ressourcen Schrumpfung oder sogar Zerstörung überwiegt. Ein Wirtschaftswachstum, wie es in allen westlichen Industrienationen mit endlichen Rohstoffen und unter immenser Belastung der Natur erkauft wurde, ist exakt das Gegenteil jenes meist regenerativen Wachstums, wie es in der Natur vorkommt. Man könnte auf diese Weise vermutlich die gesamte Sprache unserer globalisierten Ökonomie Wort für Wort entlarven. Inzwischen kennen Sie das Instrumentarium gut genug, um selbst auf Entdeckungsreisen hinter Narrativen zu gehen und zu entscheiden, wie Sie sie verstehen und was Sie davon noch glauben. Wir wollen uns nun jedoch lieber fragen, wo der narrative Aufbruch in eine andere Zeit beginnen könnte. Welchen Erzählungen, welchen Heldinnen könnte man folgen?